Am nächsten Tag kam Dr. Gonzaga von der Universität zu den drei Detektiven auf den Schrottplatz. Er hatte von der Befreiung des alten Pilchers gehört und hoffte, mit ihrer Hilfe zu dem Buch des Bischofs zu kommen. Eine Stunde verging, bis endlich das Telefon in der Zentrale klingelte.